junge Leute brauchen Liebe. Ohne Liebe kann doch keiner leben, nicht erst heute. Ist das so? Das war so auch schon vor 100 Jahren. Junge Leute brauchen Liebe. Und solange es die Liebe gibt, bin ich noch 1000 Tage, 1000 Mal in dich verliebt. Romeo liebt als seine Julia, und der Hans liebt heute seine Monika. Darum komm, küss mich und sag nicht nein, dann bin ich allein. So war das auch schon vor 100 Jahren. Junge Leute brauchen Liebe, und solange es die Liebe gibt, bin ich noch 1000 Tage, 1000 Mal in dich verliebt. Junge Leute brauchen Liebe, und ohne Liebe kann doch keiner lieben. Nicht erst heute ist das so, das war so, so war das auch schon vor 100 Jahren. Junge Leute brauchen Liebe, und solange es die Liebe gibt, bin ich noch 1000 Tage, Liebling, 1000 Mal ich in dich verliebt.